Wunderschönen guten Abend. Hier ist das Piratenradio. Mein Name ist der Schulze oder auch Dennis Schulz genannt. So, und ja, eine Sondersendung zum Thema WikiLeaks. Genau. So, jetzt hoffe ich, dass die Jungs hier einfach jetzt mal ruhig sind und ich sie hier aufschalten kann. Sehr schön. Ha, ja, das sind immer die gesprächsbereiten Piraten, die in den Mumble-Servern niemals den Knopf loslassen. So, ich begrüße erstmal zu einem natürlich die Gäste, die hier nachher mit mir gleich reden werden, die nächste halbe Stunde ungefähr. Unter anderem Sven Clement, der Präsident der Piratenpartei Luxemburg. Schönen guten Abend zu dir. Guten Abend. Dann haben wir hier Daniel Flachser, einer der Beisitzer der Piratenpartei Deutschland. Moin Daniel. Hallo Schulze, sei gegrüßt. Dann haben wir hier Wolfgang Dodder, auch ein Beisitzer der Piratenpartei Deutschland. Moin Wolfgang. Ja, der kommt aktuell nicht rüber. Das versuchen wir gleich nochmal. Machen wir weiter mit Gregory Engel. Nee, das klappt nicht, Wolfgang. Internationaler Koordinator für die Piratenpartei International und ist Co-Chairman der Pirate Parties International. Hallo, Gregory. Ja, hallo. Ich bin der internationale Koordinator für die Piratenpartei Deutschland und nicht International. Gut. Na gut, aber fast so richtig, ne? Und ich komme kurz da, ja. Peter Stadelmeier, der Bundesvorstand der Piratenpartei Österreich. Oder nennt man das bei euch auch Präsident? Nein. Nö, servus alle zusammen. Und einen haben wir noch, der Mensch, der aktuell am meisten gefragt ist, nach Julian Assange, Dennis Simon, der Präsident der Piratenpartei Schweiz. Moin. Ja, hallo zusammen. Ja, ich glaube, ich fange einfach mal bei Dennis an. Ja, seitdem ja dieser eine gewisse Tweet rausgegangen ist von WikiLeaks, ist quasi ein wenig Trubel um deine Ohren, glaube ich, ne? Ja, es kamen sehr viele Anfragen von allen möglichen Medien weltweit rein, seit Freitagmorgen. Seit Freitagmorgen, ja, und seit Freitagmorgen ist WikiLeaks.ch, ich sage mal, ja, weltberühmt, seitdem ja die OAG abgeschaltet wurde. Ja, dazu sei gesagt, dass der Domain schon 6 Monate lief zuvor und damals, als wir das veröffentlichten, interessierte das keinen Schwein, also keine Medien haben sich gemeldet und Freitag hat es auf einmal doch alle interessiert. Ja, was ein Tweet so bewegen kann, ne? Das ist schon echt enorm, definitiv. Ist schon fast beängstigend, ja. Beängstigend. Ist es beängstigend, quasi rund um die Uhr angerufen zu werden von irgendwelchen Medien, die international agieren? Nee, das nicht mal. Es ist eher doof, wenn man angerufen wird von einem Journalisten und der fragt dann, oh, warum habt ihr jetzt wikileaks.ch und zieht WikiLeaks in die Schweiz um und man weiß von nichts. Auch nicht schlecht, okay. Ja, das ist natürlich scheiße, wenn man es aus der Presse selber quasi erfährt, das, was da gerade passiert ist. Ja, nicht mal aus der Presse, sondern vom Journalisten, der nachfragt, damit er schreiben kann. Oder von der Presse. Genau. Genau, ja. Aber dafür hat die, haben einige, viele, viele Länder der Piratenpartei jetzt ein interessantes Projekt auf die Beine gestellt, was ich auch sehr, sehr interessant finde. Nämlich war es ja vorher so, dass ja quasi, ich sag mal, es gibt ja WikiLeaks.ch, es gibt ja WikiLeaks.piratenpartei.de und so weiter und so fort. Die waren ja quasi nur umgebogen auf einen WikiLeaks-Server, der quasi offiziell zur Verfügung gestellt worden ist. Jetzt gibt es eine Aktion oder eine Aktion kann man sagen, diverser Piratenparteien, unter anderem Deutschland, Schweiz, Österreich, Russland, ich glaube UK ist mit dabei, Tschechien ist mit dabei, Luxemburg natürlich auch nicht zu vergessen, ein kleiner süßer Staat, dass der Content von den Piratenparteien selber gehostet wird. Ne? Könnt ihr mal, wer will das von euch mal vorstellen? Also dann würde ich das machen. Das ganze Projekt hat an sich am Freitagabend angefangen, als wir uns bewusst wurden, dass wir mittelfristig den Content selbst hosten müssten, um sicher zu sein, dass wir an sich den Content nicht gelöscht bekommen. Außerdem hat es den netten politischen Vorteil, dass wenn jetzt jemand was löschen will, wir es sofort mitbekommen. Das heißt, wir auch dann sofort dagegen vorgehen können. Und so hat sich das übers Wochenende jetzt entwickelt und heute konnten wir dann mit Pressemitteilung auch, dass wir jetzt sowohl in Deutschland als auch in Luxemburg bereits Content Mirrors haben und weitere Länder ihre Content Mirrors jetzt auch dazu schalten werden. Also man kann sagen, das Ganze ist sehr redundant ausgelegt. Das heißt, wenn jetzt ein Server abgeschaltet werden sollte, würden die anderen diese Aufgabe quasi übernehmen. Genau, das war uns von Anfang an sehr wichtig, dass wir Klarheit hatten, dass nicht ein einziger Server jetzt Single Point of Failure sein könnte, weil sonst wäre das Ganze wieder zum Scheitern verurteilt gewesen. Richtig. Welche, also wie ich das mitbekommen habe, es werden so eine Load Balancer eingesetzt, das heißt, das wird quasi diese Last, die Serverlast, die wir da bekommen, die wird dann ja gleichmäßig auf alle Server verteilt, die in diesem, ja ich sag mal, diesem System angeschlossen sind, ne? Genau, das heißt, jede Anfrage wird normalerweise an den nächstbesten Server weitervermittelt. Das heißt, dass wenn jetzt zum Beispiel ein Franzose auf die Webseite geht und Frankreich jetzt dabei mitmachen würde, würden die wahrscheinlich auf einem französischen Server landen. Oder wenn es keinen in Frankreich gibt, dann vielleicht in Belgien oder Luxemburg. Oder wenn es überhaupt gar keine mehr gibt, vielleicht auch in Australien. Gut, soweit wollen wir hoffentlich nicht gehen, aber man wird es ja sehen. Wir befinden uns, einige sagen, mitten im Cyberwar. Andere, ich sag mal, haben schon gesprochen, das könnte der Anfang von einem dritten Weltkrieg sein. Was da nun genau draus wird, das wird man dann noch genau sehen. Ich frage Wolfgang Dudder mal. Wolfgang, du bist da, hoffe ich. Was hat die Piratenpartei Deutschland dazu bewogen, bei diesem Projekt mitzumachen? Ja, klappt leider nicht, Wolfgang. Gesteht die Frage Daniel Flachser. Ja, also wir hatten ja schon am Freitag war es, glaube ich, haben wir uns also schon darauf geeinigt, dass wir diese DNS-Weiterleitung machen. Aber wir waren uns halt immer noch nicht sicher, ob wir es wirklich spiegeln wollen, weil es halt da durchaus rechtlich ein bisschen umstritten ist, ob das legal ist, was wir tun. Aber wir haben uns da jetzt noch ein bisschen genauer informiert und es sieht so aus, dass es eben nicht so schlimm ist, weil wir die Inhalte nicht eigentlich veröffentlichen, sondern wir sind im Grunde genommen nur einer, der sie später anbietet, nachdem sie schon veröffentlicht wurden. Womit wir uns nicht strafbar machen, und deswegen haben wir uns dann entschieden, dass wir selber auch einen Mirror bereitstellen wollen. Also das wurde sicherlich schon, ich denke mal, mehrfach von irgendwelchen Rechtsanwälten überprüft, gehe ich mal von aus, oder? Ja, schon. Hm? Ja gut, ist... Also es ist natürlich nicht hundertprozentig sicher. Es kann natürlich, wenn einer was finden will, dann findet er sicherlich auch irgendwas. Ja gut, das würde dann ja letztendlich zur Abschaltung dieser Server quasi beitragen. Ja, aber zum Glück spielen wir ja weltweit und deswegen, selbst wenn sie Deutschland wieder abschalten, sind noch genug da, die es machen. Das ist richtig. So, machen wir mal weiter. Gut, Wolfgang, klappt leider aus technischen Gründen derzeit nicht. Finde ich schade, aber könnt ihr jetzt live anbieten, dass er mal bitte in Skype online kommt, dann hole ich ihn gerne über Skype rein. Das wäre nicht das Problem. Könnt ihr mal ihn bitte jemand mal weitertragen. So, kommen wir zu Gregory Engel. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Was bedeutet so ein Projekt für die Piratenpartei international oder europamäßig? Also nochmal, also es gibt als erstes keine Piratenpartei international, sondern internationale Piratenparteien. Wir sind ein Dachverband für die Piratenparteien, 22 Piratenparteien als solches. Koordinieren wir unsere Mitglieder und auch die Außenwahrnehmung, aber wir selber sind keine politische Organisation, also keine Partei in dem Sinne. Es gibt ja international keine Wahlen zu gewinnen als erstes auf der weltweiten Ebene. Also wir agieren nicht nur in Europa, sondern wir haben auch Mitglieder aus Nord- und Südamerika, Australien und Asien und mittlerweile auch aus, also Mitglieder noch nicht, aber es gibt mittlerweile auch Piratenparteien in Afrika, die demnächst auch dazustoßen werden, auch offiziell. Und also so eine koordinierte Aufruf von den Piratenparteien weltweit bringt eine ganze Menge Aufmerksamkeit. Also wir hatten das früher mal gesehen, als wir mal so einen Aufruf mit ACTA gemacht haben. Ja. Das ist sehr gut aufgenommen worden und sind sogar im Wall Street Journal auf der ersten Seite damit gelandet. Ja, an die Aktion kann ich mich noch erinnern. Wie gesagt, die Aktion, die wir jetzt machen werden, oder die Schweizer gemacht hat, das war ja auch, ich sag mal, europaweit auf sämtlichen Titelseiten zu finden. Ich denke mal, denkst du, dass die Möglichkeit besteht, jetzt mit der Aktion, die ihr jetzt hier nochmal wieder quasi in erweiterter Form aufleben lässt, dass es morgen da wieder zum großen Pressefest kommt? Weiß ich noch nicht. Also das Thema ist ja mittlerweile schon fast eine Woche, also nee, nicht fast eine Woche, ja, 4 Tage alt. und damit nachrichtentechnisch mittlerweile nicht mehr so der Grille, aber ich bin jetzt kein Journalist, ich stecke da nicht so tief drin. Also es kann passieren, dass ein sehr großes Interesse immer noch besteht und das Ganze auch vorne mit dabei landet. Es kann sein, dass es nur von wenigen oder wohlwollenden Medien wahrgenommen wird. Also was interessant ist tatsächlich, dass wir jetzt ja nicht nur quasi noch ein weiteres Mirror machen wollen, sondern ja das Ganze erstens also wirklich ist ein Angriff auf grundlegende Internetstrukturen antworten. Und auch, ich weiß, dass einzelne unserer Mitglieder das Thema auch noch weitertragen. Also zum Beispiel weiß ich jetzt von der Piratenpartei Russlands, die gerade das auch weitertreibt, indem sie sagt, sie werden die Cables, die Russland betreffen, auf Russisch übersetzen, damit die Leute, die innerhalb von Russland auch noch informiert werden können über das, was da vorgeht. Also das ist ein deutlicherer, weiterer Schritt noch zu Thema Informationsoffenheit und Freiheit, Transparenz. Ja. Ja, wie gesagt, die Piratenpartei kämpft ja für die fundamentale Freiheit auch im Internet und wird sich halt nicht den staatlichen Versuchen beugen, Informationen zu zensieren, die Pressefreiheit einzuschränken oder auch die Meinungsvielfalt und Freiheit zu beschneiden. Das schrieb er ja unter anderem in der Pressemitteilung, die ja heute Abend rausgegangen ist. Nachzulesen natürlich auch im piratenradio.net. Genau, sehr schön. Ja, ich hätte gerne Wolfgang Dürr nochmal gesprochen, das wäre jetzt super gewesen. So, wen hatte ich jetzt noch gar nicht hier gehabt? Ich glaube den Peter Stadelmeier, oder? Den hatte ich glaube ich noch gar nicht. Ja, richtig. Was bedeutet das für die Piratenpartei Österreich, bei diesem Projekt mitzumachen? Hostet ihr auch Content oder macht ihr da nur quasi Hintergrundsachen gerade? Im Augenblick haben wir selbst nicht die Kapazität, Content zu hosten, aber wir haben bereits Angebote von Leuten, die das gerne übernehmen würden und die würden wir dann quasi weiterleiten. Gut, also letztendlich wird wahrscheinlich die Piratenpartei Österreich auch dort in dieses System mit einsteigen quasi. Und es bietet ja nicht nur WikiLeaks eine Heimat, einen Hafen, kann man quasi sagen, sondern es soll ja auch sämtlichen anderen möglichen Whistleblowern offenstehen. So hatte ich das richtig verstanden, oder? Das ist richtig, ja. Genau, vielleicht kann mir einer von euch ja sagen, gab es da schon andere Anfragen oder was schweben euch da so für Dienste vor, die da gegebenenfalls damit in das System reinziehen werden? Ich denke, man kann sofort an Cryptome denken, die es jetzt schon seit mehreren Jahren gibt, die auch sehr erfolgreich Whistleblowing betreiben. Auf der anderen Seite hat Daniel Domscheit-Berg, der ehemalige Mitarbeiter von WikiLeaks, ja auch bereits angekündigt, innerhalb der nächsten Tage eine eigene Plattform anzubieten, so dass ich denke, dass es an Whistleblowern wahrscheinlich nicht fehlen wird. Von daher bin ich da sehr zuversichtlich. Ja, das wird ein... Ja, wer wollte was sagen? Ich. Gerne. Tony Simone. Ich habe auch eine Anfrage gekriegt von jemandem, der etwas veröffentlichen will und der in einem anderen Bereich, nicht bei Regierungen und so, gezielt auf, ich glaube, Drogen und sowas veröffentlichen will und hat mich gefragt, ob wir ihn beraten können, wie er das macht. Und ich werde auf jeden Fall ihm das mal antworten, dass es jetzt eben diese Technologie gibt von uns. Was ich zum Beispiel noch sehr schön fände, ist, wenn sich jetzt auch in Deutschland mehr Whistleblower bekennen würden und vielleicht auch sich angesprochen fühlen, weil wir die Piratenpartei Deutschland das unterstützen, dass die jetzt sagen, sie veröffentlichen mal mehr deutsche Inhalte, weil im Moment sind bei WikiLeaks ja größtenteils internationale Sachen, aber es wäre auch interessant, dass mal irgendwas aus der deutschen Regierung da reingekippt wird oder dergleichen. Ich kann mich noch erinnern, dass WikiLeaks, glaube ich, mal irgendwelche Mails der NPD veröffentlichen wollte. Ja, da war mal was, kann ich mich auch aber erinnern, ja. Aber irgendwie ist es bis dato nicht dazu gekommen. Warum auch immer, finde ich schade, hätte ich auch ganz sehr, sehr interessant gefunden, was die NPD denn so Schönes schreibt. Hier im Channel schreibt gerade einer, dass es auch sehr interessant wäre, zum Beispiel die Toll-Collect-Dokumente zu sehen. Ja, da gibt's vielfältige, ich sag mal, Einsatzmöglichkeiten, um so ein System zu nutzen. Aber wie gesagt, man sieht es ja in WikiLeaks, was das für einen Sturm der Entrüstung bei den Regierungen hervorrufen kann. Ich glaube, wenn das quasi jetzt ja ein Volkssport werden würde, ich könnte mir vorstellen, dass der Regierung dann gelegen kommen würde, dass man das schon irgendwie ja diese Sachen schließt. wie auch immer. Oder wie seht ihr das? Also ich persönlich sehe da gar keine große Gefahr. Ich meine, es wurde vorhin auch schon diskutiert, was jetzt passieren würde, wenn jetzt irgendwelche Sachen von der Piratenpartei dort geleakt werden würden. Da würde ich dann letzten Endes aber auch sagen, es ist okay. Ich meine, entweder wir stehen dazu oder wir tun es nicht. Wir stehen dazu, genau. Das ist, ja, das ist, glaube ich, einer der Hauptpunkte, die wichtig sind, dass die Piratenpartei dazu steht. Und natürlich auch, dass die Leute, die das machen, die, auch der Vorstand dahinter steht. Ne? Bin ich jetzt zu hören? Ja. Ja, Wolfgang, einen wunderschönen guten Abend. Ja, nach einigen Schwierigkeiten war mein Rechner richtig tief abgestürzt, da bin ich jetzt da. Nein, also zum Punkt, wenn über uns was geleakt würde, was soll denn geleakt werden, was nicht schon öffentlich ist? Die größten Streitereien des Bundesvorstandes bis hin zu den kleinsten Streitereien auf Kreisverbandsebene sind bei uns zu sehen. Und der Unterschied gegenüber der üblichen Politik ist, dass bei uns die Moral nicht verlegt worden ist. Wir brauchen also auch nicht danach zu suchen. Das heißt, wir sind da ganz sauber und ganz weit vorne und haben da nichts zu befürchten. Und so soll es sein. Ja, das... Wortmeldung? Ja. Also ich wollte noch sagen, ein Journalist hat mich auch kürzlich gesagt, aber da müsste die Piratenpartei ja auch ihre Finanzen offenlegen. Da konnte ich sagen, ja, können Sie hier Adresse? Hat er gesagt, ja, aber Vorstandssitzungen sind ja auch nicht sofort öffentlich. Doch, die kann man, den kann man zuhören und wir veröffentlichen die Protokolle und so. Und dann konnte er nichts mehr sagen. So zum Thema Transparenz. Es gibt auch aber trotzdem, ich denke jetzt mal bei den allermeisten Vorständen und auch zwischen Vorständen, zwischen verschiedenen Gliederungsebenen, gibt es noch interne Mailinglisten, die dann nicht, ich sage jetzt mal, nicht mal parteiöffentlich sind. Die könnten natürlich geleakt werden. Wäre aber nicht schlimm. Ja, das habe ich ja vorhin gemeint, also dass wir eben diese internen Listen haben, aber das wäre eben kein Weltuntergang, wenn die letzten Endes geleakt werden würden. Das können Sie ja sowieso von jedem, der drin ist. Das ist ja quasi, ja, meinst du zum Beispiel die Vorstandsliste zum Beispiel, die nicht öffentlich ist? Na gut, aber wenn jemand zum Beispiel die Mitgliedsdatenbank, die CWCRM-Datenbank, Dump oder Liquid Feedback Dump ins Internet stellt, also das fände ich schon ein bisschen problematisch. Ich denke, dass wir auch eher ein Problem damit hätten, weil da Persönlichkeitsrechte tangiert werden, was weniger etwas mit absoluter Transparenz zu tun hat, sondern definitiv wieder was mit Datenschutz. Und ich sage in Luxemburg immer, wir stehen für den transparenten Staat und wir sind gegen einen transparenten Bürger. Von daher... Ich wollte gerade dasselbe sagen, danke. Ich möchte mal eine kritische Nachfrage dazu stellen, um meins Persönlichkeitsrechte, also zu dem Thema. Denkst du nicht, dass die Leute, ja, die quasi in diesen Depeschen zum Beispiel ja erwähnt werden, dass die auch gewisserweise Persönlichkeitsrechte haben? Also dafür denke ich gerade, also ich habe hier keinen gefunden. Also sind tatsächlich in einigen Depeschen ja die Leute, die irgendwie zu privat sind, mit Xen rausgeixt. Aber der restlichen Leute, alle, die ich getroffen habe, sind so sehr Personen des öffentlichen Lebens, dass es wirklich schon von journalistischer Freiheit definitiv gedeckt ist, die zu veröffentlichen. Es sind Staatsmänner, es sind Diplomaten, es sind wirklich sehr schwere Geschäftsleute. Also im Fall von Kasachstan habe ich gesehen, irgendwelche Ölmagnate, die da irgendwas absprechen. Das sind definitiv keine private Leute. Ja, und es wird nicht über deren privatestes Privatleben berichtet, sondern darüber, welche Machenschaften die jetzt wieder irgendwo im kleinen runden Tisch im Hinterzimmer besprechen, was dann wieder Auswirkungen auf eine gesamte Bevölkerung oder interkontinental hat. Gebe ich dir soweit recht, Moos. Genau, meine monetische Nachfrage. Ich weiß nicht, weit das einer von euch beantworten möchte. Eine Frage aus dem Chat vom Elbnerd. Es wurde von Technologie gesprochen. Gibt es irgendwo technische Details zu dem, was die Piraten da gebaut haben? Könnt ihr da irgendwo ein paar Sachen anschneiden? Ja, wir haben eigentlich vereinbart, dass alle Einzelheiten nicht raus müssen, weil sonst das System sterben würde. Aber klar ist, dass wir Balance machen zwischen all den Servern. Und die Schweizer Piraten haben bombastische Erfahrungen mit dem Traffic, der anfällt. Den können Sie gleich mal nennen. Das sind unglaubliche Zahlen, die da kommen. Deswegen haben wir uns auch dazu entschlossen, das auf mehrere Server zu verteilen. Die Einzelheiten dazu sind kein Hexenwerk, aber die werden von den IT-Piraten hier aus dem Bund betreut und wurden vorhin auch erörtert. Ich habe noch nicht das Go dafür, das alles rauszuhauen, aber es ist echt kein Hexenwerk, aber ganz genau wissen muss man das nicht, weil ansonsten die Amerikaner vielleicht auch wieder Interesse hätten, das bei uns lahmzulegen. Zu den Statistiken, wir haben um die 4000 DNS-Abfragen pro Sekunde, Tendenz steigen. Das ist eine Hausnummer. Ja. Das auch, was für ein Traffic kommt man dann da pro Tag? Gute Frage, ich kann es mal abklären. Ja, bekommst du das kurzfristig weniger Minuten hin, oder? Nee, ich glaube nicht. wie viel waren das? 4000 DNS-Queries pro Sekunde. Genau, 4000 Anfragen pro Sekunde auf die Domain wikileaks.ch. So, genau. Und auf die anderen wäre es natürlich jetzt bestimmt dann quasi jetzt, ja, diese Leute werden dann, ich muss mal für die Leute nochmal draußen zu erklären, die Leute rufen jetzt wikileaks.ch auf und werden auf diese Server, die jetzt die Piratenparteien betreiben, quasi umgeleitet. Sprich, dass die Server gleichmäßig belastet werden. So, das sollte für den Normalsterblichen verständlich sein, glaube ich. Ja, Tabakhase sagt gerade DNS-Anfragen auf die Domain. Ja, klar, Anfragen auf die Domain. So, ja, immer diese Chatter. Schrecklich. So, genau. Wolfgang, habe ich, glaube ich, nochmal eine Frage. Was denkst du, was jetzt für eine Reaktion kommen wird innerhalb Deutschlands darauf, dass wir das jetzt hier hosten? Die Reaktion aus Deutschland macht mir am wenigsten Sorgen. Wir haben auch vorhin, bevor wir es veröffentlicht haben, erörtert, dass sich natürlich auch Geheimdienste für die Verantwortlichen dieser Aktion interessieren werden. Und das macht uns etwas Kopfzerbrechen. Aber wir haben auch da vereinbart, dass wir internationale Solidarität üben wollen und uns gegenseitig dadurch auch schützen, dass wir jeden Angriff auf die Person oder auf eine Plattform von uns international darstellen und auch dementsprechend rückversichernd handeln. Die nationale Reaktion bei uns würde ich mir wünschen, dass diejenigen, die auch die Bürgerrechte in der Fahne führen und sie nicht so richtig wahrnehmen, die Liberalen oder andere, unserem Beispiel folgen und meinetwegen auch Server bei uns anbieten, damit wir möglichst breit das Ganze streuen können. Ansonsten mache ich mir angesichts der allgemeinen Schwäche unserer Regierung keine Sorgen darum. Vielleicht noch was zur Lage in der Schweiz. Gerne. Also bei uns kann ja das Bundesamt für Kommunikation, also zuständig für die Tele und was auch immer Kommunikation, dem Registrar für CH und LI-Domains, der nennt sich Switch, kann, wie die DENIC in Deutschland, kann der eine Meldung machen, eine Webseite beinhaltet pornografisches Material, das illegal ist oder Gewalt, die illegal ist oder was auch immer. Und dann kann Switch entscheiden, okay, den Domain nehmen wir offline. Das ist seit kurzem so. Und es hat sich gestern jemand von Switch bei mir gemeldet, der Mediensprecher von denen, und mir versichert, dass das überhaupt nicht in den Bereich fällt und dass die nicht vorhaben, irgendwas zu deaktivieren, dass wikileaks.ch online bleiben wird. Und heute hat er mir eine Mail geschickt, dass es unglaublich sei, er habe über 50 E-Mails gekriegt, wo die Danke sagen, dass Switch da Wikileaks unterstütze und so. Das ist schön. Also, ja, weiter. Also rechtlich sieht es da bei uns sehr gut aus bei sowas. Jo, das ist doch schon mal viel wert. Gut, ja, ich frage jetzt nochmal, genau, eine gute Frage aus dem Chat. An wen wendet man sich, wenn man dann auch was hosten will? Ja, wer will? Wer ist was und was soll gehostet werden? Also, gehen wir einfach mal davon aus, er möchte einen Server bereitstellen. In dem Fall haben wir im Moment zwei Koordinatoren. Das wäre Moira Brüdisauer aus der Schweiz, die auch viele Leute international bereits kennengelernt haben. Und das wäre Thomas Gauss aus der Piratenpartei Deutschland, der sich auch dafür zur Verfügung gestellt hat. Und beide nehmen solche Anfragen natürlich gerne entgegen. Thomas Gaul. Gaul. Auch nicht so wichtig, Thomas hier. Und zwar, sag mal, wir sind noch dabei, da die passende E-Mail-Adresse einzurichten, wo das also bekannt gegeben wird, weil alles kann man nicht gleichzeitig machen und da ist momentan die IT auch schon am Bauen. Wird also bestimmt morgen bekannt gegeben. Gut, sehr schön. Dann nochmal eine Frage über Twitter gestanden. Mehr wird ihr mit Load Balancing schlichtweg WikiLeaks oder eine eigene Leak-Plattform? Das kam mir nicht ganz an. Genau, es ist eine eigene Plattform, kann man quasi so sagen. No? Genau. Ja, es ist eigentlich wie ein Backup für WikiLeaks. Genau. Ein echter Spiegel. Ja. Ein intelligentes Backup. Ein intelligenter Spiegel. Mein Gott, intelligente Spiegel. Ob es über Ikea auch schon gibt, weiß ich nicht. Aber gut, sehr schön. Ja, gut. Ich glaube, ja, weiß nicht, wenn ihr jetzt noch was habt, dann sind wir hier gleich durch. Oder gibt es noch Fragen aus dem Chat? Dann können die da aus dem Chat auch nochmal kurz was fragen. Dann gebe ich das hier gerne weiter. Ja. Genau. Wenn ihr aus dem Chat jetzt auch noch ein paar Fragen an die Leute hier habt, dann könnt ihr gerne im Chat hier reinschreiben. Dann frage ich das gerne gleich nochmal. Die Zeitverzögerung, etwas abwarten hier. Sonst spiel uns doch ein Lied. Ich soll uns ein Lied spielen. Soll ich wirklich Musik hier mal kurz spielen, damit die Fragen hier reinkommen? Soll ich das wirklich tun? Ja, eins kannst du ja mal probieren. Tu es. Wir könnten ja End of Hope von Nightwish abspielen. Was soll ich sagen? Oder ein GEMA-freies Weihnachtslied. Ein GEMA-freies Weihnachtslied. Creative Commons Weihnachtslied. Oh, da muss. Oh je, muss ich erstmal kurz wühlen in der Kiste hier. Ja, muss auf Piraten Musik angehen. Kann man das auch runterladen, die Musik? Die haben da unglaublich viele Ressourcen und Links, das hoch. Ja, das Musik ist machen zum Ändern.de. Vielleicht können wir gemeinsam was singen. Ja, hier singt jetzt ein Weihnachtslied, genau. Nicht GEMA-frei. Genau, nicht GEMA-frei. Es muss es Suiza-frei sein. Ja, solange wir keine Noten verwenden, ist es doch alles GEMA-frei. Also zumindest an Weihnachtsliedern. Ah! Aber ich habe hier was gefunden. Kommt mir ja keiner mit Last Christmas. Es kommt ein Schiff geladen, habe ich hier gefunden, auf Jamendo. Das passt doch. Ja, das könnte ich sogar singen. Ja, spielen wir. Sonst ist es runterladen, das darf ich mir wirklich mal erwähnen. Ich lade es ganz legal runter von jamendo.de. Aber du spielst sicher was. Deshalb muss ich es runterladen können. Das ist gerade noch nicht für einen Download verfügbar, steht hier. Warum auch immer. Danke, dass du wieder mal was aus Look runterlädst. Aus was? Ja, Jamendo ist auch eine luxemburgische Firma. Wow. Sogar eine richtige, nicht so wie Amazon. Da kommt's, ihr hört's. Das ist Cavalry Clouds. Es kommt ein Schiff geladen. Bis gleich. Es kommt ein Schiff geladen. Nein. Bis an sein höchsten Bord. Trägt Gottes Sohn voll Gnaden des Vaters ewigs Wort. Bethlehem geboren im Stall. Gondelei, gibt sich für uns verloren, gelobet muss es sein. Ganz tolle Musik. Es kommt ein Schiff geladen. Covered Clouds, Creative Commons Musik. Das ist eigentlich so das Siehe da, beste Beispiel, dass Creative Commons Musik nicht immer gut sich anhören muss. Genau. Da sind wir zurück und ich habe ein paar Fragen mitgebracht. Sehr schön. Ja. Los. Genau. Wie lange soll diese Spiegelaktion laufen? Soll es das nun für immer geben oder ist es einfach nur für die Cablegate-Geschichte? Es fragt frei frisch. Also ich glaube, aber für sich unbegrenzt, wenn ich für die anderen sprechen darf, weil solche Zugriffsversuche von Startseiten, die wird es wahrscheinlich auch immer geben. Das ist richtig, vor allem bei solchen, ich sag mal, pikanten Whistleblowing-Geschichten. Die Geschichte ist also zeitlich nicht begrenzt. Und auch inhaltlich nicht begrenzt. Also auch wenn andere Whistleblower-Plattformen bedroht sein sollten, wollen wir die bei uns aufnehmen. Damit soll eigentlich jeder Form von staatlichem Eingriff in Informationsfreiheit begegnet werden. Das ist also zeitlich unbefristet und auch wahrscheinlich inhaltlich unbefristet. Gut, sehr schön. Habe die Frage, glaube ich, auch gut beantwortet. So, und dann eine Frage von Mr. Harmlos. Wieso schafft es die Piratenpartei, es nicht die netzrelevanten Themen in der Öffentlichkeit, also der Totholzpresse, zu besetzen? Werdet ihr ignoriert oder warum? Also wir sind in den letzten Tagen, weiß Gott, genug wahrgenommen worden. Und in den Wochen davor auch. Also können wir uns zurzeit wirklich nicht beschweren. Sehe ich eigentlich ganz genauso. Also jetzt Zeit kommen ziemlich viele Anrufe rein in der Bundespressestelle. Gerade auch wegen den WikiLeaks-Sachen und so. Und also ich glaube, die nehmen uns jetzt mal wieder ein bisschen ernster, als es vielleicht noch vor einem halben Jahr getan haben. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Ich sag mal, ein bisschen die Programmerweiterung und werden sicherlich noch zu anderen Sachen gefragt werden. Also sie können uns nicht mehr auf Dauer ignorieren. Ja, außerdem wir waren im Wall Street Journal und so. Also das ist doch cool. Ja, also die Schweizer Piratenpartei hat ein Medio-Echo erfahren, dass unsere Presseverantwortlichen doch an ihre Leistungsgrenze gebracht hat, denke ich. Ja, meine Combox auch. Nicht nur die Presseverantwortlichen. Ja, kann man auch so sagen. Es waren jetzt durchaus die letzten 48 Stunden viele Piraten aus dem ganzen deutschsprachigen Raum und international dauernd auf Achse, dauernd am Arbeiten. Ja, ich habe am Freitag in 5 Stunden 3 Stück Pizza gegessen. Okay. Wir haben ja eben erwähnt, dass es ein quasi ein intelligenter Spiegel ist. Ne? Woher bekommt die Daten? Ist das, wie bekommt er die Daten wie von diesen Math Mirrors oder woher bekommt er die? Also das ist im Moment ganz verschieden. Das wird sich später aber auch noch jetzt in der Aufbauphase verändern. Aber im Moment ist es so, dass er teilweise es von Mars Mirrors direkt bekommt und auf der anderen Seite teilweise selbst sich von unseren eigenen Mirrors schon wieder bedient. Das heißt, dass wir nur einen Mars Mirror brauchen, der ihn bekommt und von daher später alles selbst verteilen können. Okay, ich könnte kurz überlegen, würde im Umkehrschluss bedeuten, wenn auf diesem Mars Mirror irgendwie zum Beispiel würde gehackt werden, wo auch immer, nachher Inhalt sein, das würden unsere Server übernehmen oder überprüft er das noch irgendwie auf, dass es überhaupt die richtige Seite ist? Also was von den Mars Rovers kommt, das ist ja mit einem Private Key von WikiLeaks unterschrieben. Das heißt, wir vertrauen da auf den Key von WikiLeaks. Okay, also ist quasi ja verifiziert, kann man quasi sagen. Wupper schreibt noch, gab es schon rechtliche Drohungen gegen die Mirrors? Nee, ne? Also in Luxemburg nicht. In Deutschland müssen wir es abwarten. Ich meine, wir haben es ja gerade erst geschaltet. Ja, und in der Schweiz ebenso. Wir werden den Load Balancer aufschalten. Beim Domain zum Beispiel gab es ja sogar die gegenteilige Meldung. Also sie haben sich von sich aus an uns gewendet. Es sei kein Problem. Ganz kurz, ich möchte ergänzen. Ich habe gerade die Mail bekommen von den Holländern, die also gleichfalls mit auf diesen Zug springen und komplett alles mitteilen und auch einen eigenen Server anbieten dafür. Gut, also die Holländer sind also auch mit dabei. Ja, das haben wir vorhin auf unserer Meldungsliste gesehen. Das ist doch auch schon mal schön. Es werden also mehr. Es werden immer mehr und hoffen wir, dass es noch ganz viele, viele mehr werden. Haben wir noch? Frage. Von Profi. Und ist eine Frage. Könnte das der Startschuss zu einer internationalen Piratenpartei-Organisation sein? Das ist ja eigentlich schon eine Piratenpartei-Organisation, oder? Ja, man muss mal das. Ich möchte gerne diese Frage beantworten. Also hier Gregory Engels, wie gesagt, Co-Vorsitzende von der Piratenparteien Internationale oder von der Piratenparteien Internationale. Und das ist eine internationale Organisation von Piraten und das ist auch nicht mal die erste koordinierte Aktion, die wir international durchführen. Es ist die erste, die so schnell und so effizient geklappt hat und da bin ich auch sehr froh drum. Aber die Piratenparteien entwickeln sich auch weiter und werden professioneller und können sowas aber auch schneller machen. Aber es ist sicherlich nicht der Kickstart, sondern das ist einfach schon die Ergebnisse unserer internationalen Zusammenarbeit. Gut. Jo, sehr schön. So soll es ja auch sein. Hoffen wir, dass es sich alles weiterführt. Ne? Tabakhase hat noch eine Frage, eine technische. Kriegt man einen WikiLeaks Top-Level-Domain DNS auf sich geschaltet oder proxyt das Load Balancing an einen weiter? Wenn ja, per SSL? Ich habe vorhin gehört, keine technischen Details rausgeben wollen. Gut, hätte sein können. Viele Frage. Können die Tage, lieber Tabakhase, vielleicht die Tage einfach mal die Ohren offen halten. Vielleicht werden ja noch ein paar weitere Details veröffentlicht. So, und RKAB schreibt, würdet ihr auch Leaks hosten, die interne Dokumente der Piratenpartei betreffen? Eindeutig ja. Ob es welche gibt? Das haben wir ja vorhin schon mal gesagt, dass auch Leaks, die über die Piratenpartei an sich von uns gehostet würden, wobei es eh schon schwierig ist, überhaupt bei den Piraten richtige Leaks zu finden. Ja, bedingt durch die Transparenz, die Piraten ja an den Tag legen. Genau. Dann von mir noch eine Frage, wie würden wir darauf reagieren, wenn Julian Assange verhaftet werden sollte? Da gibt es so eine ominöse Datei, wo dann anscheinend ein Schlüssel veröffentlicht wird, mit dem man die entschlüsseln kann, wo noch ein paar prickelnde Details drinstehen sollen. Aber was wir genau mit den Infos dann machen würden, müssten wir uns dann nochmal beraten, in meinen Augen. Ich habe eine Info. Bei uns gibt es eine Satire-Sendung, die heißt Jacopo Müller. Und die haben gerade gesagt, also die haben das thematisiert und die haben gesagt, WikiLeaks ist ein unfreiwilliges Facebook für Diplomaten. Das kommt bei uns das ist doch schön. Kommt bei uns auf dem Öffentlich-Rechtlichen. Also ist wirklich eine Primetime-Satire-Show. Ja, die Schweizer, die haben jetzt noch Humor. Man sollte auch nicht vergessen, Julian Assange ist zwar derzeit quasi im Fadenkreuz der Medien und der Geheimdienste natürlich auch, er steht aber nicht alleine da. Der hat sehr wohl seinen Stab an Mitarbeitern und wenn Assange verschwinden würde, sei es jetzt hinter schwedischen Gittern oder im Nirvana, dann werden seine Nachfolger in seine Stapfen treten. Sprich automatisch, wenn es würde nicht automatisch sein, wenn Julian gefangen werden sollte, auch eine tolle Umschreibung, verhaftet werden sollte, dass ein WikiLeaks tot ist. Das kann man damit dann mal so sagen. Ja, die Instruments-Datei. Interessant, ich bin gespannt und ich denke mal, wir werden wahrscheinlich in den nächsten Tagen auch herausfinden, was da drin ist. Ich hatte es jetzt, glaube ich, so verstanden, dass da alle Cablegate-Geschichten drin sein sollen oder soll das zusätzlich noch veröffentlicht werden auf einen Schlag. Bin mir jetzt gar nicht so sicher. Weiß nicht, ob ihr jetzt da irgendwie mehr wisst. Nein, also ich weiß auf jeden Fall nur das, was auch die Medien gesagt bekamen, dass da noch weitere pikante Details drinstehen sollen. Die nichts mit der Cablegate-Geschichte zu tun haben. Anscheinend. Ja, bin ich ja mal gespannt. Ne? Noch eine Frage von Profi. Wie sieht es mit der Übernahme der Verantwortung von WikiLeaks aus, damit der Gründer aus dem Schussfeuer kommt und die Pirate Party International in den Vordergrund? Also ich denke mal, dass das kein primäres Ziel sein soll, weil letztendlich sollte WikiLeaks schon was Überparteiliches sein und wenn es letzten Endes von der Partei dann geleitet wird, macht das nach außen hin auch einen schlechten Eindruck, selbst wenn es die Piraten sind. Die Piraten unterstützen das, aber es sollte was Unabhängiges bleiben. So, und da die Frage ja auch PP International mit impliziert, also die PP International sieht sich nicht als ein politischer, weltweiter Akteur, der vorne an der Front stehen möchte, sondern wir möchten eben bestimmte Themen besetzen und auch an bestimmten Situationen da reden, wo mitreden, wo eine einzelne nationale Piratenpartei Schwierigkeiten hat hinzukommen, wie zum Beispiel eben zu internationalen Gremien, wie andere NGOs und wir haben momentan eine Bewerbung bei der WIPO laufen, dass wir dort als ein beobachtendes Mitglied drankommen. Aber es ist nicht unsere Aufgabe, die an der Front die Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen, sondern wir wollen entsprechend, dass die Medien über die einzelnen Piratenparteien national in ihrem jeweiligen Land berichten, weil letztendlich steigert das die Bekanntheit der nationalen Parteien und hilft es denen, Wahlen zu gewinnen. Und das ist, warum wir Parteien sind und nicht einfach nur Aktivisten. Gut. Ja, kann man auch gut so beantwortet sehen. So, das könnte man, weiß nicht, wie man die Frage hier sehen kann, von Mike GH. Werden die aktuellen Anschuldigungen gegen Julian ernst genommen innerhalb von WikiLeaks? Wir sind jetzt nicht WikiLeaks, ja, muss ich die Stelle auch mal sagen, aber wie geht ihr da privat mit um, die Anschuldigungen gegenüber Ihnen? Ja, da sage ich mal ganz einfach, es gilt bei uns die Unschuldsvermutung. Und dass die Unschuldsvermutung durch Erheben eines Anfangsverdachtes gegen Julian Assange immer dann passiert, wenn nennenswerte Dokumente über WikiLeaks veröffentlicht wird, sagt ja eigentlich alles. Und der Tatvorwurf, den Geschlechtsverkehr mit zwei Damen ohne Gummi ausgeführt zu haben, ist so lächerlich, dass man das nicht ernst nehmen muss. Gibt es in Schweden so ein Gesetz? Ja, also das Gesetz sieht wohl vor, also ich habe mich ein klein wenig damit beschäftigt mit dem Thema, also es ist jetzt eher rechtsinteressant politisch, aber also das Gesetz sieht vor, dass wenn die Frauen das halt nicht gewollt haben und er es ja trotzdem gemacht hat, also Sex ohne Gummi beziehungsweise mit einem kaputten Gummi, dass es ja gegen den Willen der Frau gelaufen ist und damit eine Gewalttat gegen die, also sexuelle Gewalttat gegen die Frau. Wobei das natürlich auch dort im schwedischen Recht nicht direkt eine hundertprozentige Vergewaltigung ist. Ne? Das könnte man dann so sehen, er hat mit ihr geschlafen, sie wollte, dass er mit Kondom schläft, aber er hat kein Kondom benutzt. Also die genauen Details sind nicht öffentlich, also von daher kann man das jetzt, ob jetzt wirklich, so, also es sind verschiedene Gerüchte, der eine besagt, der Kondom ist kaputt gegangen und sie behauptet, das war mit Absicht. Aber das ist nur, wie gesagt, ein Gerücht. Fakt ist wohl, dass da ungeschützter Geschlechtsverkehr stattgefunden hat. Ich finde es bloß pikant, dass deswegen einer per Interpol gesucht wird. Muss ich mal so sagen. Das ist doch schlicht und einfach nur absurd. Also Nigeria hat jetzt auch Dick Cheney auf die Interpol-Liste setzen lassen. Von daher kann sich Assange da in sehr guter Gesellschaft an sich vergnügen. Gut, und Interpol gesucht, man muss auch mal unterscheiden, es ist eine Red Notice von Interpol. Das ist kein Haftbefehl im herkömmlichen Sinne, sondern die Mitglieder, die bei Interpol, also es sind ja ziemlich viele, also über 180 Länder, die da mit unterschrieben haben, die haben ihre eigene Regelung, was sie mit sowas machen. Also verpflichtet zur Verhaftung ist dann keiner, sondern das sind wirklich erstmal ein Gesuch, die Aufenthalts zum Ort von dieser Person festzustellen, und es sind momentan über 4000 Personen so in der Suche mit dieser Red Notice, und auch keiner ist besonders gesucht als andere, sondern sind alle gleichberechtigt gesucht. Ich habe irgendwo gelesen, dass er jetzt eine Most Wanted Person ist, aber das ist jetzt so nicht zu belegen, zumindest durch Interpol nicht. Gut, sehr schön. Ja, was mir natürlich auch aufgefallen ist, und auch anderen Leuten aufgefallen ist, wieso machen die schwedischen Piraten nicht mit? Das ist eine gute Frage eigentlich. Also ich habe... Daniel Gehmer. Okay, also ich habe es nur gerüchteweise gehört, aber ich glaube, bei denen ist es ein finanzielles Problem. Bei der Mutter... Ich habe da auf der... Ja, mit der Mutter... Ich habe auf der Internation... Ja, bitte nochmal. Ich habe auf der internationalen Liste eine Mail von Amelia Andersdotter gesehen, und die vertreten auch ganz klar die Haltung in Schweden. Sie unterstützen nicht WikiLeaks, sondern sie unterstützen Whistleblowing und möchten das auch entsprechend klar kommunizieren und entsprechend auch agieren. Aber, aber derzeit machen sie ja bei dem Projekt hier nicht mit. Nein, das war ja bis dahin auch noch nicht dermaßen öffentlich, dass sie es alles sofort mitbekommen und reagiert hätten. Ich meine, die Mail, die darüber kommuniziert hat an die Vorstände der internationalen, der verschiedenen nationalen Parteien, ging erst Samstagnacht raus, und Schweden war vielleicht einfach nicht schnell genug. Ja, dasselbe gilt aber, denke ich, auch für Julian Assange. Wir unterstützen ja nicht die Privatperson mit Namen Julian Assange, sondern den öffentlich Verantwortlichen von WikiLeaks, der von Julian Assange repräsentiert wird. Das heißt, ich finde, die Vergewaltigungsvorwürfe, die gehen uns soweit auch gar nichts an. Das sehe ich genauso, und ich halte die Geschichte darum auch für eine Ablenkungsdebatte, ähnlich wie Google Street View Debatte im Sommer bei uns, die in Wirklichkeit davon ablenken soll, wie viel übles Zeug durch die WikiLeaks-Veröffentlichung über unsere Politik nach draußen gekehrt werden kann. Gut. Okay. Ja, also ich weiß nicht. Also ich glaube, wir sind dann soweit durch, würde ich persönlich behaupten, oder? Ich glaube, wenn keine weiteren Fragen kommen, neue Fragen, die noch nie beantwortet sind, sind wir durch. Nö, im Chat jetzt hier nicht direkt. Ich guck nochmal kurz auf Twitter. Nee, da ist auch soweit nichts. Gut, okay. Ja, dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr euch Zeit genommen habt. Gern geschehen. Ja, danke für die Gelegenheit, uns zu erklären. Ja, und... Ja, ich nehme an, die Sendung kommt auch wieder online. Die Sendung gibt es natürlich zum Download in Kürze auf piraten-radio.net. Und ich bedanke mich natürlich hier nochmal bei Sven Clement, dem Präsident der Piratenpartei Luxemburg. Dann bedanke ich mich bei Daniel Flaxer, Beisitzer der Piratenpartei Deutschland, Wolfgang Dutter, Arbeiter der Piratenpartei Deutschland, Gregory Engel, internationaler der Koordinator für die Piratenpartei International für Deutschland und der Co-Chairman der Pirate Parties International. Dann Peter Stadelmeier, dem Bundesvorstand der Piratenpartei Österreich, sowie Denis Simon, dem Präsident der Piratenpartei Schweiz, und natürlich auch vielen anderen Leuten, die hier mit in der Konferenz quasi waren. Genau. Und für alle, die jetzt hier gerade zuhören und denken, oh schade, es ist vorbei. Es gibt jetzt noch eine Folge von Politology, ein Podcast von mit Benjamin Stöcker und Stefan Urbach über das Thema ACTA. Genau, ist auch ein wichtiges Thema, oder? Wie findet ihr das? Sowieso. Sehr wichtig. Hab genug drüber gesprochen. Ich hoffe, dass die WikiLeaks-Gibbels auch neue Details über die Akta-Verhandlungen bringen werden, was ja angeblich auch drinstehen wird. Ah, darauf, ja. Darauf warten wir ganz dringend. Ja, ist wohl spannender, dass die Schweiz eine frustrierende Alpendemokratie ist. Definitiv. Okay, dann bedanke ich mich bei euch nochmal. In diesem Sinne, einen schönen Abend noch. Und das war eine Sendung des Piratenradios im Jahre 2010 unter Creative Commons Lizenz. Mein Name ist Dennis Schulz.